Als der Besucher schon zum vierten Stock heraufstieg, fuhr er plötzlich zusammen und es gelang ihm noch schnell und gewandt, vom Treppenabsatz in die Wohnung hineinzuschlüpfen und die Tür hinter sich zuzumachen. Dann nahm er den Haken und legte ihn leise, unhörbar vor. Der Instinkt half ihm. Als er das in Ordnung gebracht hatte, stellte er sich mit verhaltenem Atem unmittelbar neben die Tür. Der unbekannte Besucher war schon da. Sie standen jetzt einander gegenüber, wie er vor kurzem der Alten gegenüber gestanden hatte, als nur die Tür sie voneinander trennte und er gespannt lauschte. Der Besucher schöpfte ein paar Mal tief Atem. »Er ist wahrscheinlich dick und groß«, dachte Raskolnikow und nahm das Beil fester in die Hand. Es war in der Tat, als träume er das alles. Der Besucher fasste die Klingel und läutete stark. Als die Glocke blechern schepperte, war es ihm, als ob im Zimmer sich jemand rühre. Einige Sekunden lauschte er. Der Unbekannte schellte noch einmal, wartete ein wenig und begann dann plötzlich ungeduldig und stark mit der Türklinke zu klappern. Mit Schrecken blickte Raskolnikow auf den hüpfenden Haken und wartete in stumpfer Angst, ob der Haken nicht herausspringen werde. Das schien in der Tat möglich zu sein, so stark riss jener an der Tür. Er wollte schon den Haken mit der Hand niederhalten, aber der andere hätte das merken können. Es begann ihm wieder schwindlig zu werden. »Ich breche noch zusammen«, durchzuckte es ihn, aber als der Unbekannte zu sprechen begann, kam er sofort zu sich. »Ja, schlafen die denn da, oder sind die tot? Verflucht nochmal«, wetterte er. »He, Aljona Iwanowna, alte Hexe! Lisaweta Iwanowna, du unbeschreibliche Schönheit! Öffnet! Ach, verflucht! Schlafen sie wirklich?« Und er riss von Neuem gereizt mit aller Kraft etwa 10-mal nacheinander an der Klingel. Es war sicher ein Mann, der hier gut bekannt sein musste. In diesem Augenblick vernahm man unweit auf der Treppe leichte, eilige Schritte. Es kam noch jemand. Raskolnikow hatte es vorher nicht gehört.